Die Erinnerungen, die ich an meine Mutter hatte, war, dass sie immer Gedichte geschrieben hat und eine tolle Stimme hatte. Und danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Ne? Das nächste Mal war ich 17, als ich nach Santiago fuhr, habe ich sie zum ersten Mal wieder gesehen. Aber da war sie für mich eine ganz fremde Person. Ne? Aber diese Musik und dieses Schreiben ist in mir für immer geblieben. Und deswegen vielleicht habe ich mich entschieden, Journalismus zu studieren, weil ich wusste nicht, was ich machen sollte, aber da konnte ich alles machen. Und dann kam Allende's Zeit, 1970. Und das war der Beginn einer ganz, ganz neuen Zeit, weil wir das Gefühl hatten, Chile gehört uns und wir können so vieles verändern. Und wir können, wie soll ich sagen, es gab so eine starke Kultur. Es gab ganz viele Musikgruppen, ganz viele Theatergruppen. Der Feminismus hat angefangen, ne? Was heute viel, viel stärker ist. Es gab einen Zug der Kultur und mit diesem Zug sind Theatergruppen durch das Land gereist und haben Theatergruppen in den kleinen Dörfchen gegründet. Es gab Musikgruppen, Inti Illimani, Quilapayún, Víctor Jara, der erste Opfer danach von dem Putsch und viele andere. Die Kinder von Violeta Parra, die auch sehr berühmt war. Und die haben Musikgruppen in ganz Chile gegründet. Und mit dem Chor sind wir dann zu den Minen gegangen und haben für die Minenarbeiter gesungen. Oder wir sind so lateinamerikanische Chorwettbewerbe eingeladen worden. Und wir waren ein bisschen so die Botschafter der Unidad Popular. Ne? Und das war ein schönes Gefühl. Und wir sind als Studenten und Studentinnen ernten gegangen. Ich habe Mais geerntet. Oder in eine Fabrik was gemacht. Wir haben das einfach so gemacht. Aber es hat überhaupt nicht mit der Sowjetunion zu tun oder mit Kuba oder mit der DDR. Es war ein Experiment, die in Chile ganz, ganz neu war. Ne? Natürlich mit all diesen Komponenten, aber a la Chilena. Wir waren von Diktaturen umzingelt, ne? Da gab es schon in Brasilien, Uruguay, Peru, Bolivien, Argentinien noch nicht, kam später. Aber wir hatten das Gefühl, wir schaffen das, wir werden das schaffen. So war Chile, ne? Das war der Anfang. Ne? Und das war gar nicht leicht, aber wir mussten Lösungen für dieses Zusammenleben finden, ne? Und weiter Musik machen. Und so haben wir das gemacht. Fidel Castro stand da an einer Uni, wir haben gesungen mit der ganzen Seele und die anderen haben nur den Mund bewegt. Ne? In dem Moment, wo Allende 1970 gewählt wurde, war Nixon in den USA an die Macht. Und der Kissinger war sein Berater. Und dann Nixon sagte, Lateinamerika hat sich in einen roten Sandwich umwandelt zwischen Kuba und Chile. Und das werden wir nicht erlauben. Und so war das. Ne? Die haben sofort angefangen, den Putsch vorzubereiten. Wir wussten das nicht natürlich. Der 10. September 1973, ich bin ins Bett gegangen, als

viel, weil es hat gedauert, es ist jetzt seit tausenden Jahren der Zustand von den Jesiden, es ist verschlimmert worden. Deswegen muss man auch manchmal zugeben, dass man ab und zu hoffnungslos wird, aber ich habe auch schon mal geschrieben, ich bin froh, dass ich Hoffnung in der Seele habe und nicht auf Papier geschrieben habe. Und wir sind in voller Hoffnung, dass sich was ändert und dass wir zusammen was machen können und zusammenhalten und dass wir nicht müde werden und unsere Motivation verlieren, dass wir gemeinsam für unsere Geschichte, für die Menschlichkeit kämpfen. Vielen Dank. Hörbar, hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. Wir Frauen der Hörbar und der interkulturellen Hammer Interviews, Roja und Claudia, sagen jetzt Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören zur Hörbar am Dienstag, den 23. Dezember um 21 Uhr im Bürgerfunk auf der Lippewelle. Diese Sendung und unsere heutige Playlist werden Sie bald über die Webseiten von Fuge, Radio Runde Hamm und Radio Continental Drift finden können. Ein herzlicher Dank geht an die Stadt Hamm und das Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung für die Unterstützung der Hörbar. Danke fürs Zuhören. Was nützt uns die Freiheit, wenn es keine Gerechtigkeit gibt, Maria Pilla? Texting.